Der Postwagen hielt vor dem Hotel La Croix Rouge an der Place Beauvoisin. Das war einer von jenen Gasthöfen, die man in allen Vorstädten der Provinz findet, mit großen Pferdeställen und kleinen Schlafzimmern und wo mitten auf dem Hof die Hühner ihren Hafer picken, unter den kotbespritzten Cabriolets der Handlungsreisenden. Gute alte Nachtquartiere mit wurmstichigen Holzbalkonen, die bei Sturm in Winternächten ächzen. Ständig voller Menschen, voller Lärm und Fressereien. Ihre schwarzen Tische klebrig von den Glorias, ihre dicken Glasscheiben gelb von den Fliegen, ihre feuchten Servietten fleckig vom Rotwein. Und immer riechen sie nach Dorf, wie Stallknechte in bürgerlichem Aufzug, haben ein Kaffeehaus zur Straße und auf der Rückseite einen Gemüsegarten. Charles machte sich unverzüglich auf den Weg. Er verwechselte das Proszenium mit den Galerien, das Parkett mit den Logen, bat um Auskunft, verstand nichts, wurde vom Kontrolleur zum Direktor geschickt, kam zurück in den Gasthof, ging wieder zum Kartenbüro und lief auf diese Weise mehrmals durch die gesamte Stadt, vom Theater bis hinaus zum Boulevard. Madame kaufte sich einen Hut, Handschuhe, ein Sträußchen. Monsieur fürchtete sehr, den Anfang zu versäumen, und ohne dass sie noch Zeit gehabt hätten, wenigstens eine Brühe zu trinken, eilten sie zum Theater und standen dort vor noch verschlossener Tür. Die Menge drängte sich entlang der Mauer, symmetrisch eingepfercht zwischen Absperrungen. An allen Straßenecken verkündeten riesige Plakate in Schnörkelschrift »Lucie de Lammermoor«, »Lagardie«, »Oper«, und so weiter. Das Wetter war schön, den Menschen war heiß, der Schweiß rann über die Lockenköpfe, gezückte Taschentücher trockneten rote Stirnen. Und manchmal zerrte ein vom Fluss her wehender lauer Wind träge am Saum der Markisen aus Drillig, die sich über den Kneipentüren wölbten. Ein Stück weiter unten jedoch wurde man von einem eisigen Luftzug gekühlt, der nach Fett roch, nach Leder und Öl. Das war die Ausdünstung der Rue des Charrettes mit ihren großen schwarzen Lagerhäusern, wo schwere Fässer gerollt werden. Aus Angst, sie könnten lächerlich wirken, wollte Emma vor dem Hineingehen noch über den Hafen spazieren, und Bovary hielt die Karten vorsichtshalber mit der Hand in seiner Hosentasche und drückte sie gegen den Bauch. Schon im Foyer bekam sie Herzklopfen. Unwillkürlich musste sie vor Stolz lächeln beim Anblick der Menge, die nach rechts in den anderen Korridor drängte, während sie die Treppe zum ersten Rang hinaufschritt. Es machte ihr Spaß, wie einem Kind mit dem Finger die breiten gepolsterten Türen aufzustoßen. Tief atmete sie den staubigen Geruch der Flure, und als sie in ihrer Loge saß, straffte sie den Körper mit der Ungezwungenheit einer Herzogin. Der Saal begann sich zu füllen. Operngläser wurden aus Etuis gezogen, und die Abonnenten, die einander von Weitem sahen, wechselten Grüße. Sie wollten sich bei der schönen Kunst erholen von den Sorgen des Handels. Freilich vergaßen sie dabei keineswegs die Geschäfte und plauderten weiter über Baumwolle, Hochprozentiges oder Indigo. Hier erblickte man Greisenköpfe, ausdruckslos und friedfertig, mit ihrem weißlichen Haar und ihrer weißlichen Haut, Silbermedaillen gleichend, stumpf geworden in Dämpfen von Blei. Die jungen Stutzer paradierten durchs Parkett und stellten im Ausschnitt ihrer Westen rosa-rote oder apfelgrüne Halsbinden zur Schau. Und Madame Bovary bewunderte von oben, wie elegant ihre Faust auf dem Goldknauf der Spazierstöckchen lag im gelben Handschuh. Doch nun wurden die Kerzen im Orchestergraben entzündet. Der Lüster schwebte von der Decke und verströmte mit dem Gefunkel seiner Facetten plötzliche Heiterkeit im Saal. Dann kamen die Musiker, einer nach dem anderen, und zunächst ertönte ein langes Charivari dröhnender Bässe, kreischender Geigen, trompetender Kornette, piepsender Flöten und Flageolette. Dann aber hörte man auf der Bühne drei Schläge. Trommelwirbel setzte ein, die Blechinstrumente schmetterten Akkorde und der sich hebende Vorhang enthüllte eine Landschaft. Es war ein Kreuzweg im Wald, eine Quelle zur Linken, beschattet von einer Eiche. Bauern und Edelleute, Plaids über den Schultern, sangen gemeinsam ein Jagdlied. Dann erschien ein Hauptmann, der mit zum Himmel emporgereckten Armen den Engel des Bösen anrief. Ein anderer kam, sie gingen fort und von neuem sangen die Jäger ihr Lied. Auf einmal war sie wieder mitten in den Lektüren ihrer Jugend, bei Walter Scott. Durch den Nebel hindurch glaubte sie, den Klang schottischer Dudelsäcke zu hören, überall auf der Heide. Außerdem half ihr die Erinnerung an den Roman, das Libretto, zu verstehen, und sie folgte der Handlung Satz für Satz, während flüchtige Gedanken, die ihr in den Sinn kamen, sogleich zerstoben unter dem Ansturm der Musik. Sie ließ sich einlullen von den Melodien und fühlte, wie ihr ganzes Wesen mitschwang, als strichen die Geigenbogen ihre Nerven. Sie konnte sich nicht satt sehen an den Kostümen, am Bühnenbild, an den Figuren, den gemalten Bäumen, die erzitterten, wenn jemand vorüberging, an den Samtkappen, Mänteln und Degen, all diesen Erfindungen, die sich im Einklang bewegten wie in der Atmosphäre einer anderen Welt. Doch eine junge Frau erschien und warf einem grünen Knappen einen Geldbeutel hin. Sie blieb allein zurück, und da ertönte eine Flöte, die sich anhörte wie ein sprudelnder Quell oder Vogelgezwitscher. Wacker hob Lucie an zu ihrer Kavatine in G-Dur. Sie klagte ihr Liebesleid, erbat sich Flügel. Auch Emma wäre am liebsten dem Leben entflohen, fortgeschwebt in einer Umarmung. Plötzlich trat Edgar Lagardy auf die Bühne. Er besaß jene strahlende Blässe, die feurigen Südländern etwas von der Erhabenheit einer Marmorstatue verleiht. Seine kräftige Gestalt umschmiegte ein braunes Wams, ein kleiner, ziselierter Dolch baumelte an seinem linken Schenkel und begehrlich rollte er mit den Augen, bleckte die weißen Zähne. Es hieß, eine polnische Fürstin habe ihn am Strand von Biarritz, wo er Schaluppen flickte, eines Abends singen gehört und sich in ihn verliebt. Sie hatte sich für ihn zugrunde gerichtet. Er hatte sie sitzen lassen wegen anderer Frauen, und dieser Ruhm in Gefühlsdingen nützte nicht bloß seinem Ruf als Künstler. Der kluge Komödiant sorgte dafür, dass in die Berichte stets ein stimmungsvoller Satz einfloss über das Faszinosum seiner Person und über die Empfindsamkeit seiner Seele. Ein schönes Organ, eine unerschütterliche Selbstsicherheit, mehr Temperament als Intelligenz und mehr Schwulst als Lyrismus vollendeten schließlich die Wirkung dieses bewunderungswürdigen Scharlatans, halb Friseur und halb Torero. Vom ersten Auftritt an erregte er Begeisterung. Er schloss Lucie in seine Arme, er riss sich los, er kehrte zurück, er schien verzweifelt, Zorn brach aus ihm hervor, dann schwermütige Seufzer von unendlicher Zartheit, und die Töne kamen aus seinem entblößten Hals voller Schluchzer und voller Küsse. Emma beugte sich vor, um ihn zu sehen, zerkratzte mit den Fingernägeln den Samt ihrer Loge. Sie füllte ihr Herz mit diesem melodiösen Klagen, das sich hinzog, von Kontrabässen begleitet, wie die Schreie Schiffbrüchiger im tosenden Sturm. Sie erkannte den Rausch und die Ängste, an denen sie fast gestorben war. Die Stimme der Sängerin schien ihr nichts als der Widerhall ihres Inneren und die Illusion, deren Zauber sie fesselte, etwas von ihrem eigenen Leben. Doch niemand auf der Welt hatte sie mit solcher Liebe geliebt. Er weinte nicht wie Edgar am letzten Abend im Mondschein, als sie einander sagten, bis morgen, bis morgen. Der Saal dröhnte von Bravos, die ganze Stretta musste wiederholt werden. Die Liebenden sprachen von den Blumen auf ihrem Grab, von Schwüren, Exil, Schicksal, Hoffnung. Und als sie ihr letztes Lebewohl ausstießen, entfuhr Emma ein greller Schrei, der mit den Schwingungen der Schlussakkorde verschmolz. »Warum«, fragte Bovary, »verfolgt dieser Edelmann sie eigentlich?« »Nein, nein«, antwortete sie, »er ist ihr Geliebter. Aber er schwört sich an ihrer Familie zu rächen, während der andere, der vorhin da war, sagte, »ich liebe Lucie und glaube mich von ihr geliebt.« Außerdem ist er Arm in Arm mit ihrem Vater fortgegangen. Das ist doch ihr Vater, stimmt's? Der kleine Hässliche mit der Hahnenfeder am Hut. Trotz Emmas Erklärungen glaubte Charles bereits im folgenden Rezitativ, Wenn Gilbert seinem Herrn Ashton seine abscheulichen Machenschaften entwickelt, der falsche Verlobungsring, mit dem Lucy getäuscht wird, sei ein von Edgar geschicktes Liebespfand. Er gestand, die Geschichte nicht zu verstehen wegen der Musik, die sei den Worten sehr abträglich. »Wen kümmert's?« sagte Emma. »Sei still!« »Ich will so gern«, beharrte er, sich über ihre Schulter beugend, »alles durchschauen, das weißt du ja.« »Sei still«, flüsterte sie ungeduldig. Lucy trat auf, halb gestützt von ihren Zofen, einen Kranz aus Orangenblüten im Haar und bleicher als der weiße Satin ihres Kleides. Emma dachte an ihren eigenen Hochzeitstag. Sie hatte sich wieder vor Augen, dort zwischen den Kornfeldern, auf dem kleinen Pfad unterwegs zur Kirche. Warum hatte sie sich nicht gewehrt, gefleht wie diese hier? Im Gegenteil, sie war fröhlich, ohne den Abgrund zu sehen, auf den sie zulief. Ach, hätte sie in der Frische ihrer Schönheit vor der Besudelung durch die Ehe und der Enttäuschung durch den Ehebruch ihr Leben auf ein großes, starkes Herz bauen können, dann wären Tugend, Zärtlichkeit, Lust und Pflicht eins gewesen und niemals wäre sie abgestürzt aus so großer Seligkeit. Aber dieses Glück, ganz sicher, es war eine Lüge, ausgedacht, um jedes Begehren in Verzweiflung zu wenden. Sie kannte jetzt die Kleinlichkeit der Leidenschaften, die aufgebauscht wurden von der Kunst. Also gab Emma sich Mühe, ihre Gedanken davon wegzulenken und wollte in dieser Nachempfindung ihrer eigenen Qualen nichts anderes sehen als ein Fantasiestück, gut genug, die Augen zu ergötzen. Und sie lächelte im Innern sogar voll verächtlichem Mitleid. Da erschien hinten auf der Bühne unter der Samtportiere ein Mann in schwarzem Mantel. Sein breitkrempiger spanischer Hut fiel bei einer wilden Gebärde zu Boden, und zugleich hoben Instrumente und Sänger an zum Sextett. Edgar, zornfunkelnd, übertönte alle anderen mit seiner klaren Stimme. Ashton schleuderte ihm in dunklen Tönen mordlüsterne Provokationen entgegen. Lucy stieß hohe Klagelaute aus. Arthur modulierte abseits in mittlerer Lage und der Bassbariton des Pastors brummte wie eine Orgel, während die Frauenstimmen, seine Worte aufnehmend, diese auf köstliche Weise im Chor wiederholten. Alle standen in einer Reihe und gestikulierten. Wut, Rachedurst, Eifersucht, Grausen, Erbarmen und Bestürzung strömten zugleich aus ihren halboffenen Mündern. Der gekränkte Liebende schwang sein blankes Schwert, sein Spitzenkragen aus Gipüre bewegte sich über seiner Brust ruckartig auf und ab, und mit großen Schritten lief er mal nach rechts, mal nach links, so dass die vergoldeten Sporen seiner weichen, an den Knöcheln sich weitenden Stiefel auf den Brettern laut klirrten. Bestimmt hat er, dachte sie, eine unerschöpfliche Liebe, dass er sie in solchen Strömen ausgießt über die Menge. Ihre ganze Nörgellaune schwand unter der Poesie dieser Rolle, die von ihr Besitz ergriff, und hingezogen zu dem Mann durch das Trugbild der Figur, versuchte sie sich sein Leben auszumalen, dieses aufsehenerregende, ungewöhnliche, glanzvolle Leben, das auch sie hätte führen können, dank einer Fügung des Zufalls. Sie hätten sich kennengelernt, sie hätten sich geliebt. Mit ihm wäre sie durch alle Königreiche Europas von Hauptstadt zu Hauptstadt gereist, hätte seine Strapazen geteilt und seinen Stolz, die Blumen aufgelesen, die man ihm zuwarf, eigenhändig seine Kostüme bestickt, jeden Abend in einer stillen Loge hinter dem Gitter aus goldenem Flechtwerk, hätte sie dann staunend den Ergüssen dieser Seele gelauscht, die nur für sie allein sang. Von der Bühne hätte er mitten in seinem Spiel zu ihr geschaut. Ein Wahn erfasste sie. Er schaute zu ihr, ganz sicher. Sie wollte in seine Arme stürzen, Zuflucht suchen bei seiner Kraft, als wäre er die Inkarnation der Liebe selbst, und ihm sagen, ihm zurufen, entführe mich, bring mich fort, lass uns fliehen. Dir, dir, nur dir gehören all meine Begierden und all meine Träume. Der Vorhang fiel. Leuchtgasgeruch mischte sich unter den Odem, das Gewedel der Fächer machte die Luft noch stickiger. Emma wollte hinausgehen. Die Menge drängelte sich in den Korridoren und sie fiel zurück auf den Sessel mit einem Herzrasen, das ihr den Atem nahm. Charles hatte Angst, sie könnte ohnmächtig werden, lief zum Buffet und holte ihr ein Glas Mandelmilch. Er hatte große Mühe, wieder an seinen Platz zu gelangen, denn bei jedem Schritt rammte jemand gegen seine Ellbogen wegen des Glases, das er in Händen hielt, und er schüttete sogar 3/4 davon auf die Schultern einer Rouenneserin in kurzen Ärmeln, die, verspürend, wie das kalte Nass ihr den Rücken hinabrann, Pfauenschreie ausstieß, als würde man sie ermorden. Ihr Gatte, der Spinnereibesitzer war, ereiferte sich über den Tollpatsch, und während sie mit einem Taschentuch die Flecken auf ihrem schönen kirschroten Taftkleid trocknete, brummte er in grimmigem Ton die Worte Schaden, Ersatzkosten, Vergütung. Endlich war Charles wieder bei seiner Frau und sagte keuchend: »Meiner Seel, ich hab schon gemeint, ich schaff's nicht mehr. So viel Menschen, so viel Menschen.« Er ergänzte: »Rat mal, wen ich da oben getroffen habe.« »Monsieur Léon?« »Léon?« »Höchstpersönlich, er wird gleich kommen und dir seine Aufwartung machen.« Und kaum hatte er diese Worte zu Ende gesprochen, betrat der frühere Kanzlist aus Yonville die Loge. Mit weltmännischer Nonchalance reichte er die Hand, und Madame Bovary gab ihm mechanisch die ihre, wohl der Anziehungskraft eines stärkeren Willens gehorchend. Sie hatte diese Hand nicht mehr gespürt seit jenem Frühlingsabend, an dem es auf die grünen Blätter regnete, als sie einander Lebewohl sagten, stehend am Fenster. Doch schnell wurde ihr bewusst, was sich in dieser Situation ziemte. Sie schüttelte die Benommenheit der Erinnerungen ab und stammelte hastig ein paar Sätze. »Oh, guten Tag. Na, sowas, Sie hier?« »Ruhe!« rief eine Stimme aus dem Parterre, denn der dritte Akt begann. »Sie sind also in Rouen?« »Ja.« »Und seit wann?« »Raus, raus!« Man drehte die Köpfe nach ihnen, sie verstummten. Doch mit diesem Augenblick hörte sie nicht mehr zu. Und der Chor der Gäste, die Szene mit Ashton und seinem Diener, das große Duett in D-Dur – alles geschah für sie in weiter Ferne, als wären die Instrumente auf einmal leiser und die Figuren viel blasser. Sie musste an die Kartenpartien beim Apotheker denken, den Spaziergang zur Amme, die Lektüren in der Laube, das Beisammensein am Kaminfeuer. Diese ganze armselige Liebe, so still und so dauerhaft, so zurückhaltend, so zärtlich und dennoch von ihr vergessen. Warum kehrte er wieder? Welche Verkettung von Umständen führte ihn zurück in ihr Leben? Er stand hinter ihr, eine Schulter gegen die Zwischenwand gelehnt, und von Zeit zu Zeit erschauerte sie unter dem lauwarmen Atem seiner Nase, der hinabglitt durch ihr Haar. »Macht es Ihnen Spaß?« fragte er, sich so weit zu ihr herabbeugend, dass die Spitze seines Schnurrbarts ihre Wange streifte. Sie antwortete leichthin: »Ach, mein Gott, nein, nicht besonders.« Darauf unterbreitete er den Vorschlag, das Theater zu verlassen und noch irgendwo ein Eis zu essen. »Oh, nicht jetzt, bleiben wir doch«, sagte Bovary. »Ihr Haar ist aufgelöst, da wird es bestimmt tragisch.« Aber die Wahnsinnsszene interessierte Emma kein bisschen, und das Spiel der Sängerin dünkte sie übertrieben. »Sie schreit zu laut«, sagte sie an Charles gewandt, der zuhörte. »Ja, vielleicht ein wenig«, entgegnete er, schwankend zwischen dem Eingeständnis seines Vergnügens und der Achtung vor den Ansichten seiner Frau. Nun sagte Léon seufzend: »Diese Hitze hier, unerträglich, Sie haben recht.« »Ist dir unwohl?« fragte Bovary. »Ja, ich ersticke, lass uns gehen.« Monsieur Léon legte ihr behutsam den langen Spitzenschal über die Schultern, und sie schlenderten zu dritt hinunter zum Hafen und setzten sich im Freien vor die Glasfenster eines Kaffeehauses. Zunächst war von ihrer Krankheit die Rede, obwohl Emma hin und wieder Charles unterbrach. Aus Furcht sagte sie, Monsieur Léon zu langweilen, und dieser erzählte ihnen, er sei für 2 Jahre nach Rouen gekommen, um in einer bedeutenden Kanzlei Erfahrungen mit Rechtsfällen zu sammeln, die in der Normandie so ganz anders wären als die in Paris. Dann erkundigte er sich nach Berthe, der Familie Homais, Mutter Lefrançois, und da sie einander in Gegenwart des Ehemanns nicht viel mehr zu sagen hatten, geriet die Unterhaltung bald ins Stocken. Leute, die aus der Aufführung kamen, spazierten auf dem Gehsteig vorüber und trällerten oder gröhlten aus voller Kehle »O Belange, Malussi!« Da wollte Leon den Kunstsinnigen spielen und er begann über Musik zu sprechen. Er habe Tamburini gesehen, Rubini, Persiani, Grisi und neben ihnen tauge Lagardi trotz seiner großen Gefühlsausbrüche rein gar nichts. »Und doch«, unterbrach Charles, der gemächlich an seinem Rum-Sorbet knabberte, »heißt es, im letzten Akt sei er ganz wundervoll. Ich bedaure, vor dem Ende gegangen zu sein, denn allmählich machte es mir Spaß.« »Übrigens«, sagte der Kanzlist, »gibt er bald eine weitere Vorstellung?« Charles jedoch antwortete, sie reisten schon am nächsten Tag. »Es sei denn«, fügte er an seine Frau gewandt hinzu, »du möchtest allein hierbleiben, mein Kätzchen.« Und flugs die Taktik wechselnd angesichts dieser überraschenden Gelegenheit, die sich seiner Hoffnung bot, sang der junge Mann sogleich ein Loblied auf Lagardi im Finale. Es war schlichtweg erlaucht, erhaben. Nun drängte Charles, »du fährst am Sonntag zurück. Na, entschließ dich. Du begehst einen Fehler, wenn du auch nur im Geringsten das Gefühl hast, es könnte dir gut tun.« Indessen leerten sich die Tische ringsherum. Ein Kellner stellte sich diskret in ihre Nähe. Charles, der rasch begriff, zog seinen Beutel. Der Kanzlist fasste ihn am Arm und er vergaß auch nicht, obendrein zwei Nickelmünzen dazulassen, die er klingelnd auf die Marmorplatte warf. »Es grämt mich wirklich«, brummte Bovary, »dass Sie Ihr Geld«, der andere machte eine wegwerfende Handbewegung voller Herzlichkeit und nach seinem Hut greifend, »abgemacht, nicht wahr? Morgen um 6.« Charles beteuerte noch einmal, er könne nicht länger fortbleiben, doch nichts hindere Emma. »Nun ja«, stammelte sie mit seltsamem Lächeln, »ich weiß nicht recht. Du kannst es dir noch überlegen, wir werden sehen. Guter Rat kommt über Nacht.« Dann zu Leon, der sie begleitete. »Jetzt, da Sie wieder in unserer Gegend sind, hoffe ich doch, Sie werden ab und an bei uns zu Abend essen.« Der Kanzlist beteuerte, das tue er gewiss. Er müsse sowieso nach Yonville wegen einer Rechtssache für seine Kanzlei. Und man verabschiedete sich vor der Passage Saint-Herblain, als es gerade 11:30 schlug von der Kathedrale.